Maria Stuart, Trauerspiel von Friedrich von Schiller. Vierter Aufzug, 9.–12. Auftritt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Neunter Auftritt. Graf Shrewsbury zu den Vorigen. Shrewsbury kommt in großer Bewegung. Man will dich übereilen, Königin. O halte fest, sei standhaft. Indem er Davison mit der Schrift gewahr wird. Oder ist es geschehen? Ist es wirklich? Ich erblicke ein unglückselig Blatt in dieser Hand. Das komme meiner Königin jetzt nicht vor Augen. Elisabeth. Edler Shrewsbury, man zwingt mich. Shrewsbury. Wer kann dich zwingen? Du bist Herrscherin. Hier gilt es, deine Majestät zu zeigen. Gebiete Schweigen jenen rohen Stimmen, die sich erdreisten, deinem Königswillen Zwang anzutun, dein Urteil zu regieren. Die Furcht, ein blinder Wahn, bewegt das Volk. Du selbst bist außer dir, bist schwer gereizt. Du bist ein Mensch, und jetzt kannst du nicht richten. Burleigh. Gerichtet ist schon längst. Hier ist kein Urteil zu fällen, zu vollziehen ist's. Kent, der sich bei Shrewsburys Eintritt entfernt hat, kommt zurück. Der Auflauf wächst, das Volk ist länger nicht zu bändigen. Elisabeth zu Shrewsbury. Ihr seht, wie sie mich drängen. Shrewsbury. Nur Aufschub fordere ich. Dieser Federzug entscheidet deines Lebens Glück und Frieden. Du hast es jahrelang bedacht. Soll dich der Augenblick im Sturme mit sich führen. Nur kurzen Aufschub. Sammle dein Gemüt, erwarte eine ruhigere Stunde. Burleigh, heftig. Erwarte, zögre, säume, bis das Reich in Flammen steht, bis es der Feindin endlich gelingt, den Mordstreich wirklich zu vollführen. Dreimal hat ihn ein Gott von dir entfernt. Heut hat er nahe dich berührt. Noch einmal ein Wunder hoffen, hieße Gott versuchen. Shrewsbury. Der Gott, der dich durch seine Wunderhand viermal erhielt, der heut dem schwachen Arm des Greisen Kraft gab, einen Wütenden zu überwältigen, er verdient Vertrauen. Ich will die Stimme der Gerechtigkeit jetzt nicht erheben, jetzt ist nicht die Zeit. Du kannst in diesem Sturme sie nicht hören, dies eine nur vernimm. Du zitterst jetzt vor dieser lebenden Maria, nicht die lebende hast du zu fürchten. Zittre vor der Toten, der Enthaupteten. Sie wird vom Grab erstehen. Eine Zwietrachtsgöttin, ein Rachegeist, in deinem Reich herumgehen und deines Volkes Herzen von dir wenden. Jetzt hasst der Brite die Gefürchtete. Er wird sie rächen, wenn sie nicht mehr ist. Nicht mehr die Feindin seines Glaubens, nur die Enkeltochter seiner Könige, des Hasses Opfer und der Eifersucht, wird er in der Bejammerten erblicken. Schnell wirst du die Veränderung erfahren. Durchziehe London, wenn die blutge Tat geschehen. Zeige dich dem Volk, das sonst sich jubelnd um dich her ergoß. Du wirst ein anderes England sehen, ein anderes Volk, denn dich umgibt nicht mehr die herrliche Gerechtigkeit, die alle Herzen dir besiegte. Furcht, die schreckliche Begleitung der Tyrannei, wird schaudernd vor dir herziehn und jede Straße, wo du gehst, veröden. Du hast das Letzte, Äußerste getan. Welch Haupt steht fest, wenn dieses heil'ge fiel? Elisabeth. Ach, Shrewsbury, ihr habt mir heut das Leben gerettet, habt des Mörders Dolch von mir gewendet. Warum ließet ihr ihm nicht den Lauf? So wäre jeder Streit geendigt und alles Zweifels ledig, rein von Schuld, läg ich in meiner stillen Gruft. Fürwahr, ich bin des Lebens und des Herrschens müd. Muss eine von uns Königinnen fallen, damit die andere lebe. Und es ist nicht anders, das erkenn ich. Kann denn ich nicht die sein, welche weicht? Mein Volk mag wählen, ich geb ihm seine Majestät zurück. Gott ist mein Zeuge, dass ich nicht für mich, nur für das Beste meines Volks gelebt. Hofft es von dieser schmeichlerischen Stuart, der jüngern Königin, glücklichere Tage, so steig ich gern von diesem Thron und kehre in Woodstocks stille Einsamkeit zurück, wo meine anspruchlose Jugend lebte, wo ich vom Tand der Erdengröße fern die Hoheit in mir selber fand. Bin ich zur Herrscherin doch nicht gemacht. Der Herrscher muss hart sein können, und mein Herz ist weich. Ich habe diese Insel lange glücklich regiert, weil ich nur brauchte zu beglücken. Es kommt die erste schwere Königspflicht, und ich empfinde meine Ohnmacht. Burleigh. Nun bei Gott, wenn ich so ganz unkönigliche Worte aus meiner Königin Mund vernehmen muss, so wär's Verrat an meiner Pflicht, Verrat am Vaterlande, länger still zu schweigen. Du sagst, du liebst dein Volk mehr als dich selbst. Das zeige jetzt. Erwähle nicht den Frieden für dich und überlass das Reich den Stürmen. Denk an die Kirche. Soll mit dieser Stuart der alte Aberglaube wiederkehren, der Mönch aufs Neu hier herrschen, der Legat aus Rom gezogen kommen, unsere Kirchen verschließen, unsere Könige entthronen? Die Seelen aller deiner Untertanen, ich fordre sie von dir. Wie du jetzt handelst, sind sie gerettet oder sind verloren. Hier ist nicht Zeit zu weichlichem Erbarmen. Des Volkes Wohlfahrt ist die höchste Pflicht. Hat Shrewsbury das Leben dir gerettet, so will ich England retten. Das ist mehr. Elisabeth. Man überlasse mich mir selbst. Bei Menschen ist nicht Rat noch Trost in dieser großen Sache. Ich trage sie dem höhern Richter vor. Was der mich lehrt, das will ich tun. Entfernt euch, my lords, zu Davison. Ihr, Sir, könnt in der Nähe bleiben. Die Lords gehen ab. Shrewsbury allein bleibt noch einige augenblicke vor der königin stehen mit bedeutungsvollem blick dann entfernt er sich langsam mit einem ausdruck des tiefsten schmerzes zehnter auftritt elisabeth allein o sklaverei des volksdiensts schmähliche knechtschaft wie bin ich's müde diesem götzen zu schmeicheln den mein innerstes verachtet wann soll ich frei auf diesem throne stehn die meinung muß ich ehren um das lob der menge buhlen einem pöbel muß ich's recht machen dem der gaukler nur gefällt o der ist noch nicht könig der der welt gefallen muß nur der ist's der bei seinem tun nach keines menschen beifall braucht zu fragen warum hab ich gerechtigkeit geübt willkür gehaßt mein leben lang daß ich für diese erste unvermeidliche gewalttat selbst die hände mir gefesselt das muster das ich selber gab verdammt mich war ich tyrannisch wie die spanische maria war mein vorfahr auf dem thron ich könnte jetzt ohne tadel königsblut verspritzen doch war's denn meine eigne freie wahl gerecht zu sein die allgewaltige notwendigkeit die auch das freie wollen der könige zwingt gebot mir diese tugend umgeben rings von feinden hält mich nur die volksgunst auf dem angefochtnen thron mich zu vernichten streben alle mächte des festen landes unversöhnlich schleudert der römische papst den bannfluch auf mein haupt mit falschem bruderkuß verrät mich frankreich und offnen wütenden vertilgungskrieg bereitet mir der spanier auf den meeren so steh ich kämpfend gegen eine welt ein wehrlos weib mit hohen tugenden muß ich die blöße meines rechts bedecken den flecken meiner fürstlichen geburt wodurch der eigne vater mich geschändet umsonst bedeck ich ihn der gegner haß hat ihn entblößt und stellt mir diese stuart ein ewig drohendes gespenst entgegen nein diese furcht soll endigen ihr haupt soll fallen ich will frieden haben sie ist die furie meines lebens mir ein plagegeist vom schicksal angeheftet wo ich mir eine freude eine hoffnung gepflanzt da liegt die höllenschlange mir im wege sie entreißt mir den geliebten den bräutgam raubt sie mir maria stuart heißt jedes unglück das mich niederschlägt ist sie aus den lebendigen vertilgt frei bin ich wie die luft auf den gebirgen stillschweigen mit welchem hohn sie auf mich niedersah als sollte mich der blick zu boden blitzen ohnmächtige ich führe bessere waffen sie treffen tödlich und du bist nicht mehr mit raschem schritt nach dem tische gehend und die feder ergreifend ein bastard bin ich dir unglückliche ich bin es nur solang du lebst und atmest der zweifel meiner fürstlichen geburt er ist getilgt, sobald ich dich vertilge. Sobald dem Briten keine Wahl mehr bleibt, bin ich im echten Ehebett geboren. Sie unterschreibt mit einem raschen, festen Federzug, lässt dann die Feder fallen und tritt mit einem Ausdruck des Schreckens zurück. Nach einer Pause klingelt sie. 11. Auftritt. Elisabeth, Davison. Elisabeth. Wo sind die andern Lords? Davison. Sie sind gegangen, das aufgebrachte Volk zur Ruh zu bringen. Das Toben war auch augenblicks gestillt, sobald der Graf von Shrewsbury sich zeigte. Der ist's, das ist er, riefen 100 Stimmen, der rettete die Königin, hört ihn, den bravsten Mann in England. Nun begann der edle Talbot und verwies dem Volk in sanften Worten sein gewaltsames Beginnen, sprach so kraftvoll überzeugend, daß alles sich besänftigte und still vom Platze schlich. Elisabeth. Die wankelmüt'ge Menge, die jeder Wind herumtreibt, wehe dem, der auf dies Rohr sich lehnet. Es ist gut, Sir Davison, ihr könnt nun wieder gehen. Wie sich jener nach der Türe gewendet, und dieses Blatt, nehmt es zurück, ich leg's in eure Hände. Davison wirft einen Blick in das Papier und erschrickt. Königin, dein Name, du hast entschieden? Elisabeth. Unterschreiben sollt ich. Ich hab's getan. Ein Blatt Papier entscheidet noch nicht. Ein Name tötet nicht. Davison. Dein Name, Königin, unter dieser Schrift entscheidet alles, tötet, ist ein Strahl des Donners, der Geflügel trifft. Dies Blatt befiehlt den Kommissarien, dem Sheriff, nach Fotheringhayschloss sich stehenden Fußes zur Königin von Schottland zu verfügen, den Tod ihr anzukündigen und schnell, sobald der Morgen tagt, ihn zu vollziehen. Hier ist kein Aufschub. Jene hat gelebt, wenn ich dies Blatt aus meinen Händen gebe. Elisabeth. Ja, Sir. Gott legt ein wichtig, groß Geschick in eure schwachen Hände. Fleht ihn an, dass er mit seiner Weisheit euch erleuchte. Ich geh und überlass euch eurer Pflicht. Sie will gehen. Davison tritt ihr in den Weg. Nein, meine Königin, verlass mich nicht, eh du mir deinen Willen kundgetan. Bedarf es hier noch einer andern Weisheit, als dein Gebot buchstäblich zu befolgen? Du legst dies Blatt in meine Hand, dass ich zu schleuniger Vollziehung es befördre? Elisabeth, das werdet ihr nach eurer Klugheit. Davison, schnell und erschrocken einfallend. Nicht nach meiner, das verhüte Gott. Gehorsam ist meine ganze Klugheit. Deinem Diener darf hier nichts zu entscheiden übrig bleiben. Ein klein Versehen, wär hier ein Königsmord, ein unabsehbar, ungeheures Unglück. Vergönne mir in dieser großen Sache dein blindes Werkzeug willenlos zu sein. In klare Worte fasse deine Meinung. was soll mit diesem blutbefehl geschehn? Elisabeth: Sein name spricht es aus. Davison: So willst du, dass er gleich vollzogen werde? Elisabeth zögernd: Das sag ich nicht und zittre, es zu denken. Davison: Du willst, dass ich ihn länger noch bewahre? Elisabeth schnell: Auf eure Gefahr, ihr haftet für die Folgen. Davison: Ich? Heil'ger Gott! Sprich, Königin, was willst du? Elisabeth ungeduldig: Ich will, dass dieser unglückselgen Sache nicht mehr gedacht soll werden, dass ich endlich will Ruhe davor haben und auf ewig. Davison: Es kostet dir ein einzig Wort. O sage, bestimme, was mit dieser Schrift soll werden. Elisabeth: Ich hab's gesagt und quält mich nun nicht weiter. Davison: Du hättest es gesagt? Du hast mir nichts gesagt. O, es gefalle meiner Königin, sich zu erinnern. Elisabeth stampft auf den Boden. Unerträglich! Davison: Habe Nachsicht mit mir. Ich kam seit wenig Monden erst in dieses Amt. Ich kenne nicht die Sprache der Höfe und der Könige. In schlicht einfacher Sitte bin ich aufgewachsen. Drum habe du Geduld mit deinem Knecht. Lass dich das Wort nicht reuen, das mich belehrt, mich klar macht über meine Pflicht. Er nähert sich ihr in flehender Stellung. Sie kehrt ihm den Rücken zu. Er steht in Verzweiflung. Dann spricht er mit entschlossenem Ton: Nimm dies Papier zurück. Nimm es zurück. Es wird mir glühend Feuer in den Händen. Nicht mich erwähle, dir in diesem furchtbaren Geschäft zu dienen. Elisabeth: Tut, was eures Amts ist. Sie geht ab. 12. Auftritt. Davison. Gleich darauf Burleigh. Davison: Sie geht. Sie lässt mich ratlos, zweifelnd stehen mit diesem fürchterlichen Blatt. Was tu ich? Soll ich's bewahren? Soll ich's übergeben? Zu Burleigh, der hereintritt: O gut, gut, dass ihr kommt, my Lord. Ihr seid's, der mich in dieses Staatsamt eingeführt. Befreiet mich davon. Ich übernahm es, unkundig seiner Rechenschaft. Lasst mich zurückgehen in die Dunkelheit, wo ihr mich fandet. Ich gehöre nicht auf diesen Platz. Burleigh: Was ist euch, Sir? Fasst euch! Wo ist das Urteil? Die Königin ließ euch rufen? Davison: Sie verließ mich in heftgem Zorn. O, ratet mir, helft mir! Reißt mich aus dieser Höllenangst des Zweifels. Hier ist das Urteil. Es ist unterschrieben. Burleigh hastig: Ist es? O, gebt, gebt her. Davison: Ich darf nicht. Burleigh: Was? Davison: Sie hat mir ihren Willen noch nicht deutlich. Burleigh: Nicht deutlich? Sie hat unterschrieben. Gebt! Davison: Ich soll's vollziehen lassen. Soll es nicht vollziehen lassen. Gott! Weiß ich, was ich soll? Burleigh heftiger dringend: gleich augenblicks sollt ihr's vollziehen lassen. Gebt her! Ihr seid verloren, wenn ihr säumt! Davison: Ich bin verloren, wenn ich's übereile. Burleigh: Ihr seid ein Tor, ihr seid von Sinnen! Gebt! Er entreißt ihm die Schrift und eilt damit ab. Davison, ihm nacheilend: Was macht ihr? Bleibt! Ihr stürzt mich ins Verderben! Ende von vierter Aufzug.